mal, was geht denn hier ab? Was für eine verrückte Party ist das eigentlich? Oh, der Wahnsinn! Sie tun, was sie wollen, nie das, was sie sagen. Der Verstand wabbelt, ist es nicht so? Der Wahnsinn! Abschalten verboten. Hey, hier läuft ja eine Wahnsinnsparty. And I want my favorite DJ to give everybody the word. Der Wahnsinn! Immer am Rande des Abgrunds. Der Wahnsinn! Well, everybody's heard about the bird. Hier heißt Nachtschwärmer Spezial. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Aus Rheinhausen, bitte sehr. Sehen alle da so aus wie ihr? Ja, die sehen so aus wie wir. Soll ich euch ein Lied beibringen? Ja, wir wollen mit dir singen. The MC Raver von Down. Give me Rave. Raver drum. Hardcore. Und jetzt Breakbeat Raver. Was wollt ihr am liebsten tun? Schon mal gehört. Für Techno ist nichts mehr sicher. Jetzt sind schon die Schlümpfe dran. Finden Rave tanzen fein. Ja, aber nicht auf einem Bein. Und Ambient Raver, wie sieht's aus mit dir? So, das hätten wir. Schwotikowski. Pfoten weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Hey, guys. If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie T. Jetzt kommen die Termine von Charlie 2000. Und zwar für morgen Samstag, 4. Februar. Zum einen Friesenheim, Sternenberghalle, das ist zwischen Offenburg und Lahr. Wiel am Kaiserstuhl in der Festhalle. Rottweil, Stadionhalle. Söllingen, Nähe Rastatt, Rheingoldhalle. Und im Elsass in Beinheim, der Festhalle Beinheim. Einlass jeweils 20 Uhr, Eintritt läppische 10 Mark. Eine Woche später, Rottenburg-Wurmlingen am 11. Februar. Und in Seebach im Elsass. Und noch ein Hinweis am 18. Trochtelfingen und Niederescher. Und dann haben wir ja noch die Fete, das behandeln wir ein bisschen später, da kommen wir ein bisschen in die Details. Tja, Stimmung und Partytime total bei Charlie 2000, wo auch immer. Nie wieder hinten ohne. Na hör mal. Wer klebt, gewinnt. Na hör mal. Bis zum 10. Februar ist unser mobiles Team werktags unterwegs, um Autos mit dem Radio Regenbogenaufkleber aufzuspüren. Wer gesichtet wird, kommt in die Wochenauslosung. Immer samstags für einen Fiat Punto. Und wer sein Kennzeichen bei Radio Regenbogen hört und anhält, bekommt auch noch ein Überraschungspaket. Also, Aufkleber auf die Heckscheibe und Radio Regenbogen hören. Sie haben noch keinen Aufkleber? Dann rufen Sie jetzt an. 0621 33 75 241. Nie wieder hinten ohne. Autohaus Schmidt, Ihr Fiat- und Lancia-Vertragshändler in Neckarsteinach wünscht gute Fahrt. Hol mir die heißen Scheiben aus dem Schrank. Und 23 und verschiedenen Landesteilen haben wir natürlich riesig Fasching. Yeah! Oder Fastnet. Da bleibt kein Auge trocken. Klaus Dieter, setzt einen halben ab. Jetzt komm! Das Böse ist immer und überall. Es hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Okay!

woman like you, man, I run down the world. Woman like you, man, I run down the world. First time we met, you go on like you shy. Next time we meet, you a go give me a try. But me write your love a letter and you never reply. One away, man, you want me run away, girl. One away, man, you want me run away, girl. That's right. One away, man, you want me run away. Jetzt haben wir noch einen kurzen Halb. Gleich unser Gewinnspiel Nachtschwärmer. Darf ich doch fragen? Und was wird mit der Sendung? Ja. Na, die wird euch alle vom Hocker reißen. Oder vom Sofa. Tanze mit mir in den Morgen. In wenigen Sekunden, 22 Uhr und 33 Minuten, Radio Regenbogen Verkehrsservice. Wir haben zurzeit keine Störungen und wünschen weiterhin gute Fahrt. Radio von hier, Radio mit dir, Radio Regenbogen. Charlie 2000, präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Und kann's losgehen? Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. Ihr seid doch wieder dabei. One, two, three. Hey Leute, macht die Leitung frei. Let's go way back and play back. Wir suchen fünf Interpreten. Kann's losgehen? Ja. Und zwei. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Thank you. Wir suchen 500 Redner und grüßen alle, die sich zugeschaltet haben. 0138-8000, das ist die heißeste Nummer. Japanese, German and Colombian, Chinese and the Russian and the African, American, French and Canadian, Dutch and the Swedish, Brazilian, so the Syrian, the Indian and Jamaican. Too many people them a talk about peace, but the one and the world man they just can't seem so. Boom diggy diggy diggy boom diggy bang, unity that's a band and you know that's strong. When you take a look on the television, no gunshot and blood, there's enough program. Level vibe, but they know they can't wrong. True. I said I'm gonna leave Alabama, mama. Think about the way that we live today. I said I'm gonna leave Alabama, mama. Think about the way how some people play. I said I'm gonna leave Alabama, mama. Think about the way that we live today. I said I'm gonna leave Alabama, mama. Wie sieht's aus? Haben wir schon 5 zusammen, Nachtschwärmer? Kein Problem. Das sind schon weit mehr als 5. Hier ist unser Gewinnspiel. Yeah! Aber jetzt möchte ich es wissen. Hey! Voll normal! Du bist doch voll normal! Bist doch voll normal! Ruf mich bitte an! Hey, super! Voll normal! Voll total normal! Übergeil! Hier ist voll normal! Bist doch voll normal! Hey, super! Voll normal! Voll total normal! Ich bin doch... New music. Meep meep. Meep meep. Meep meep. Meep meep. Coyote Carl. Meep, aha. Meep meep. Meep meep. Meep meep. Meep meep. Meep meep. Meep meep. Meep meep. Meep meep. Meep meep. Meep meep. Beep. So, Dachschimmer, jetzt habe ich grenzüberschreitenden Telefonverkehr. Ich habe nämlich jetzt die Nicole aus Lauterburg dran, die ist 17. Hallo, Nicole. Hi. Hallo. Das freut mich aber, dass ihr mal durchgekommen seid über die Grenze rüber. Und du hast uns jetzt 5 Interpreten? Ja. Da sind wir alle gespannt jetzt. Also, Wetnex, ja. Wheel to Wheel, Hathaway, Wickfield, Capella, SMC, East 17. Hey. The Bobo. Hey. Nachtschirm, habt ihr das gehört? Das ist ein Gewinn. Super, Nicole. Das gibt entweder einen Bluebox Banking Kalender oder eine CD. Hey, hey. Und Nicole ist die Siegerin. Du bist die Siegerin. Du bist schon ganz weg und bin. Ich bin ein echtes Monster im Bett. Und alle, die nicht durchgekommen sind, wir haben natürlich jede Stunde ein Gewinnspiel, klar. Und die Stimmung steigt. Kommt gut. Ist klasse. Ein affengeiles Programm. Hi. Hey, this is not a test. This is rock and roll. zwischenzeitlich 22.48 Uhr. Und da habe ich ja noch jemanden vergessen zu begrüßen. Hallo Blondies! Ja, was haben wir für euch heute? Die doofe Witze-Ecke. Was ist der Unterschied zwischen einer Blondine und einem Tetrapack? Tetrapack ist irgendwie clever. War nicht so gut, ne? Bringen wir noch einen. Also, wie oft lacht eine Blondine über einen Witz? Dreimal, habt ihr das gewusst? Das erste Mal, wenn alle lachen, das zweite Mal beim Erklären und das dritte Mal, wenn sie es verstehen. Hier ist Radio Regenbogen. Now with you there is no love. 22.56 Uhr. Mein Freund El, Schuhverkäufer, was hast du hier wieder vor? Ha? Der baut wieder irgendwas, um mich reinzulegen. Am zeige ich der Welt, wer der wirklich Idiot ist. Das wird sich noch rausstellen. You can sing, you can dance, you can have a romance, you can pray, you can cry, feel high on the mountain of Highland. Das ist der ganz neue von Cotlands, also Remix besser gesagt. Und jetzt kommt gleich das Wetter und die Nachrichten nach Schimmer. Und dann geht's weiter. Muss ich leider raus. Ich möchte aus dieser Folterkammer raus. Heute ist Freitag. Ich möchte nach Hause. Attention. Hi. Hey, ja, hey, hey. Und jeder wackelt mit dem Kopf. Attention. Also bleibt dran, Leute. Ach, mach doch die Klappe zu. Und jetzt? Radio am Abend. Radio am Freitag. Radio Regenbogen. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Jeden Tag freue ich mich so drauf. Denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg. Ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zehn. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Charlie, Charlie 2000. Hallo Nachtschwärmer. Alle, die sich jetzt erst eingeschaltet haben, ist es noch nicht zu spät. El, komm, mach Power hier. Im Namen aller Bandis auf der ganzen Welt erkläre ich diese Party als für das Volk geöffnet. Dankeschön, El. Your love is all around. See it in the eyes of the moon, shine. See it in the eyes of the rain. Love is all around. Love is all around. Ein ganz neuer aktueller Song, Love is All Around. Und deshalb bei den Radio Regenbogenfeten natürlich auch dabei. Wie gesagt, dazu später mehr. Hey, jetzt kommt aber einer. In den Bergen gibt es vieles, das wir nicht verstehen. Aber trotzdem ist cool, man. Ist cool, man. Ist cool, man. Ist cool, man. Ist cool, man. Ist cool, man. Der ist auch da bei der Fete. Aber leider nur in Mannheim und Freiburg. Der coolste Ökomann Europas mit 77 Jahren. Bekannt aus der Milka-Werbung. Peter Steiner. Hallo, hier ist Peter Steiner bei Radio Regenbogen. Aber Vorsicht, ist cool, man. Schon auf dieser Welt. Und es gibt noch vieles, das ich nicht verstehe. Aber trotzdem ist cool, man. Ist cool, man. Ist cool, man. Ist cool, man. Ist cool, man. Ist cool, man. Ist cool, man. Ist cool, man. Das stimmt nicht, Aber Vorsicht, das stimmt nicht. Aber Vorsicht, ist cool, man. Jeanneton nahm ihre Sichel, Larirette, Larirette. Jeanneton nahm ihre Sichel und sie ging damit ins Schilf. Und sie ging damit ins Schilf. Auf dem Weg traf sie vier Knaben, Larirette, Larirette. Dafür war sie sehr zu haben. Doch gleich vier, oh Amor, hilf! Doch gleich vier, oh Amor, hilf! Nun, der erste war noch schüchtern, Larirette, Larirette. Ziemlich kühl und ziemlich nüchtern küsste er sie auf das Kinn, küsste er sie auf das Kinn. Und der zweite war schon schlimmer, Larirette, Larirette. Denn das hübsche Frauenzimmer legte auf den Rasen hin, legte auf den Rasen hin. Nummer drei war ganz gerissen, Larirette, Larirette. Denn er wollte genauer wissen, was ihr Unterrock verbarg, was ihr Unterrock verbarg. Doch der vierte, ja, der vierte, Larirette, Larirette. Nein, was der ihr offerierte, sag ich nicht, es war zu arg, sag ich nicht, es war zu arg. Niemals dürften das erfahren, Larirette, Larirette. Damen in den besten Jahren, die Gefahr liegt auf der Hand, die Gefahr liegt auf der Hand. Was dann wär, ich will nicht sticheln, Larirette, Larirette. Alle Damen kauften Sicheln und kein Schilf gäb's mehr im Land. Und kein Schilf gäb's mehr im Land. Hier gibt's keine Grenzen mehr. Wir brechen keine Regeln, wir erfinden sie, während wir senden. Sag deiner Mann und sag auch deine Paar, Sender für die Hits. Du hörst sie Tag und Nacht, egal was du so machst. Schon früh am Morgen trifft sich wie ein Blitz. Uchi, Uchi, Kuh, dann schläfst du schon vor Lachen nicht mehr ein. Uchi, Uchi, Kuh, ein Tag, den man beginnt mit Radio, wo man spinnt. Das muss ein guter Tag für 23:15 Uhr. Hallo, Nachtschirme! Tasen sollten Ohren sofort luftdicht verschließen. Radio. Oh, der Wahnsinn! Radio. Volles Rohr. Ja, du hast recht, Charlie. Ah, der Wahnsinn. Radio Regenbogen. Ich finde es wunderbar. Ich kann mir dabei immer ganz befreit in die Hose machen. Der Wahnsinn! Und das Ganze wird auch noch live übertragen. Was für eine Blamage. Ja, der Wahnsinn! Da fliegen euch die Sicherungen raus. Didi na na na. Drive you crazy. Watch out, 'cause I'm bad, bad, bad, da, da, da, bad. Das ist eine Nachtschwimmer-Spezialversion. Seit 23:19 Uhr. L, kennst du von Kim Wildes Cambodia? Das kommt jetzt raus von Archon. Kennst du die, Archon? Es sind diese Schwuchtel. Du hast keine blasse Ahnung. Cambodia. Und der Song geht ins zweite Radioland, unter anderem nach Pforzheim. Nein, nicht umschalten. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Hey, guys. Anything what you can do? Anyone to feel the right power? The answer of your question is only Charlie 2000. Jetzt kommen nämlich die Termine von Charlie 2000 on the road. Wir sind ja überall unterwegs, machen wir mit 4-5 Anlagen. Zum Beispiel morgen am Samstag, den 4. Friesenheim. Das ist zwischen Lahr und Offenburg in der Sternenberghalle. Kaiserstuhl in Wiel, in der Festhalle Wiel. In Rottweil in der Stadionhalle. In Rheinmünster-Söllingen, das ist in der Nähe von Rastatt, in der Rheingoldhalle. Da sind dabei die HC-Dancer. Da wird dann alles ein bisschen faschingsmäßig angehaucht. Wir werden es dann halt auch ein bisschen fasching, werden wir schon ein bisschen machen. Ein kleines bisschen. Wenn es nur technomäßig ist. Ha? Und in Beinheim im Elsass. Eine Woche später am 11. Rottenburg-Wurmlingen-Uhlandhalle. Und Seebach im Elsass. Wieder eine Woche später, 18. Trochtelfingen, das ist Richtung Alp. Riesengroße Halle, super stark, da war ich schon zweimal. Niedereschach, nee, Rottweil. Und Hunsbach im Elsass. bei den Radio Regenbogenfäden bin ich natürlich auch dabei, am 23., 24. und 25. Also Stadthalle Freiburg, Rosengarten Mannheim, Europahalle Karlsruhe. In Freiburg und Karlsruhe, da komme ich nach dem Auftritt dran, die Künstler da... Da bringe ich nachher noch Einzelheiten. Und in Rosengarten in Mannheim, da bin ich im Musensaal. Von Anfang an habe ich extra eine Halle. Und da geht man sowas von die Post ab nach Ferner. Lasst euch überraschen. Am Nachmittag, Radio, am Sonntag, Radio Regenbogen, die heiße Spur. Hallo, ich bin die Tina und ich hab dich gesehen mit grüner Krawatte im Zug nach Basel. Und du sahst so süß aus. Wo bist du? Radio Regenbogen hilft, wenn auch Sie so einen aufregenden Menschen suchen, den Sie nur kurz gesehen haben. Schreiben Sie an Radio Regenbogen, Postfach in 68026 Mannheim. Oder rufen Sie einfach an. 01388000 am Sonntag. Die heiße Spur. Jeden Sonntag von 16 bis 18 Uhr. In Zusammenarbeit mit Sperrmüll. Und hier eine Blitzwarnung. Der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht süchtig. Alles Quatsch. Dann mach ich Sonntagabend Blasenmusik. Immer nur dasselbe Stück. No use in lecturing them or in threatening them. They will just say, who are you? Is that a question or not? And you see that the plot is predictable, not new. But just a sum that the things you will do. No, no use in taking their time or in wasting two times on a call. When do I get to feel like Sinish yourself? When do I get to feel like Sinish yourself? Ach, schau mal, das sind die Sparks. Mamma Mia, die waren schon vor 20 Jahren auf den Brettern gestanden. Damals hatte ich gedacht, was sind das für Zombies? Jetzt kommen die, bringen einen neuen Song, der kommt gleich in die Hitparade. So, nachher haben wir unser nächstes Gewinnspiel. Steht ihr schon in den Stadtrampen? Nee, nach kurzer Zeit haben wir erstmal was anderes dann. Und zwar die Radio Regenbogen Charts von heute. Die hatten ja E17 Nummer 1 und den Platz 2 von heute. Den bringen wir dann, okay? 23:30 Radio Regenbogen Verkehrsservice. Wir haben zurzeit keine Meldungen und wünschen weiterhin gute Fahrt. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Hey Charlie, für meine Lieblingssendung lasse ich sogar einen Saurierbraten kalt werden. Es geht los. 4, 3, 2, 4. Hallo, mein Name ist Stefan Raab. Ihr hört Radio Regenbogen. Meine Sendung seht ihr bei Viva TV. Das ist Buddy, Buddy Folks. Ja. Prima. Und wollen wir noch ein lustiges Weihnachtslied singen? Ja. Ja, was sollen wir singen? Ich weiß nicht, was kannst du? Was spielen wir jetzt? Das ist ein hawaiianisches, ein polynesisches Weihnachtslied. Boah. Nee, das spiele ich aber nicht mit. Wir kombinieren ein Lied, ein Weihnachtslied, was wir selber machen, jetzt im Moment. Ja. Ja, du fängst mit einer Zeile an, ich füge die nächste an, die sich natürlich auch reimt. Ja, okay. Ja. Gut, also dann spielen wir in C-Dur. C-Dur. Ich habe nur den hier. Was ist denn das? Weiß ich nicht, X. Nee, komm. Das ist doch C. Die ist doch völlig verstimmt. Das ist C-Dur. So kommen wir nicht weiter. Okay, spielen wir. Also, Nikolaus, Nikolaus, zieh dich nackig aus. Ah, jetzt bin ich? Ja. Dann mach mal was, wo man langsam ist. Dann muss man überlegen können zwischendurch. Nikolaus, Nikolaus, zieh dich nackig aus. Nikolaus, Nikolaus, zieh dich nackig aus. Tanz mit mir dann einen Tanz und zeig mir deinen... Moment, jetzt war 20 denn darauf. Okay. Du bist jetzt wieder dran. Ja. Nikolaus, Nikolaus, komm nach uns zu Haus. Zu uns nach Haus. Ja. Zu uns nach Haus. Mhm. Komm zu uns zur Weihnachtsfeier und dann zeig uns... was reimt sich denn jetzt? Scheiße, ich bin immer was, wo sich nichts drauf reimt. Okay. Noch eine Strophe, komm noch eine. Nikolaus, Nikolaus, ach du süße Maus. Komm herein in unsere Mitte und pack meiner Freundin an. Moment, was rann sich denn darauf wieder? Ich komme nicht drauf. Schade. Ich hab das, schade. Aber wir haben es versucht, ne? Wir haben es wirklich versucht. Vielen Dank, Stefan Raab. Das war ein lustiges Weihnachtslied jetzt zum Schluss. Bitte schön. Vielen Dank. Tschüss. Tschö. Nachtschwärmer. Und das habt ihr auf Platz 2 gewählt. Das ist ja nicht möglich. Musik, ach Spusi, ja fröhlich wollen wir sein. Hey, hey. Jetzt weiß ich, was ich heute halten muss. Hey! Mein Radio ein. Ja, und jetzt bringen wir noch einen Song. Dann geht's los mit dem Gewinnspiel. Auf geht's, Song ab hier! Hey! Hello, everybody! Everybody on this rock to the party. They are all living, but I don't know the living. They are all living, but I don't know the living. They are all living, but I don't know the living. They are all living. Everybody. So, nach dem Mal, jetzt verlieren wir nicht viel Zeit. Jetzt geht's mich gleich los im Gewinnspiel. Langsam hat es sich herumgesprochen. Freitags kommt Charlie 2000. Oh yeah. Charlie 2000. Beautiful. Und immer von 22 bis 2 Uhr. Und jetzt kommen wir zu dem Höhepunkt. Darauf haben Sie doch schon alle gewartet. Oh, wie niedlich. Und nun unser Gewinnspiel. Wir suchen 5 Interpreten. Oh yeah. Yeah. 0138 8000, das ist die heißeste Nummer seit Erfindung des Nitroglycerins. Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. Ihr seid doch wieder dabei. 1, 2, 3. Hey Leute, macht die Leitung frei. Let's go way back and play back. Das ist der erste Song. Hier ist unser Gewinnspiel. I'll show you das geht noch weiter. Obwohl wir schon wieder längst fünf mindestens zusammen haben. Aber es ist immer das Gleiche. Ich kann wieder nicht aufhören. Aber bei diesen Songs, wen wundert das überhaupt? Keiner macht dich mehr an. Hallo! Happy Weekend! Bei Radio Regenbogen! Und Action! Der, wo jetzt hier nicht fünf Interpreten findet, Nachtschwimmer, den muss ich den Titel Nachtschwimmer aberkennen, ganz klar. We'll be right back. Na schon mal, tut mir leid, mir sind schon ein paar rausgefallen wieder, weil die Leitungen total überlastet sind. Danke fürs Anrufen übrigens. Jetzt habe ich dran den Rico aus Tübingen. Rico, hallo. Hallo. So, fünf in der Briten. Kein ja, Problem. Ich habe Masterboy, Fun Factory, Auto Brothers, Odyssey und Two Unlimited. Kleine Übung für dich, ganz klar. Das gibt eine CD oder einen Bluebox-Kalender. Bleib dran, bitte. Hey, hey, Superstar! Bleiben Sie in Ihren Zimmern! Da ist ein Verrückter! Und der Bundesanstandsminister warnt! Achtung, diese Sendung ist unanständig. Aber äußerst angenehm, ja da. There's no business like Sau-Business. A-W-A-Y.